wenn's nach dir ging, gäbe es keine Arbeitslosen auf der Welt. 7-Stunden-Tag mit vollem Lohnausgleich wird hergestellt. Doch du stehst da am Fenster und schimpfst gelegentlich. Wenn es losgeht, bis der Glocke, bloß vorher ist er nicht. Und du willst so gern und kannst nicht auf die Arbeitsstelle gehen, denn die meisten der Fabriken ohne Dampf im Kessel stehen. Doch du stehst da am Fenster und schimpfst gelegentlich. Wenn es losgeht, bist du Knacke, bloß vorher lebst du nicht. Hier Millionen Subventionen, da die Stütze reduziert. Siehst du, das ist Wirtschaftskrise, du bist immer angeschmiert. Doch du stehst da am Fenster und schimpfst gelegentlich. Wenn es losgeht, bist der Knacke, bloß vorher.